an all euch Nutten da draußen. An all euch neidisch von Hass erfüllten Geldgeier. Fame, Geilheit und Gier. Eine unsterbliche Krankheit beherrscht noch immer das Geschäft. Hass und Neid. Ich bin immer noch da, immer noch hier. Ich bin immer noch derselbe, bleibe unzensiert. Ich bin immer noch Arzt, ich rappe immer noch hart. Ich habe immer noch dieselbe Meinung wie vor Jahren. Ich habe immer meinen Spaß und krieg auch immer mein Geld. Doch tief in mir sitzt der Hass, den ich habe auf die Welt. Ich bin immer auf eigene Faust meinen eigenen Weg gegangen. Doch man hat es nicht einfach auf einem Feld voller Schlangen. Das Geld, die Habgier, die Geilheit nach Ruhm lassen Atzen und Freunde verrückte Sachen tun. Beziehungen und Freundschaften gehen auseinander. Man muss sehr auf sich achten, sonst wird man jemand anders. Das Geschäft ist ihm sehr hart, du musst 100% geben. Du kannst das nicht verändern, du musst überleben. Es werden Türen verschlossen, um dir die Wege zu versperren. Du musst Dinge ertragen, die dir an den Nerven zerren. Es gibt Neider, die hassen das, was du machst. Hass und Neid, Neid und Hass. Jo, Atzen, so sieht das aus. Neid verdirbt den Charakter und Hass schürt die Gewalt. Zu viel Scheiße passiert in diesem Geschäft. Und mit diesem Rap bomb ich euch Fotzen weg. Zu viele Lügen, zu viele Neider, zu viel Intrigen und zu viel Schleimer. Kommt mein Ruhm, kommt dein Hass, kommt dein Neid und du wirst zum Spaß. Kommt mein Geld, kommt deine Gier. Du willst so sein wie ich, du willst alles von mir. Mit den Jahren hab ich gemerkt, wie Menschen sich verändern. Wenn Geld mit ins Spiel kommt, werden Freunde zu Pennern. Ich halt's nicht mehr aus, ich mach's auf eigene Faust. Wer sich mir in den Weg stellt, kriegt aufs Maul. Vertrau nur meinem Clan, der mir den Rücken stärkt und der seit Jahren mit mir auf der gleichen Schiene fährt. Jeder wär gern reich, jeder wär gern krass. Hass und Neid, Neid und Hass. So ist der Lauf der Dinge, alles dreht sich im Kreis. Neid und Hass, Hass und Neid. Wir sind der Bass-Clan und wir bleiben wie wir sind.